Stimme nach oben. Ich finde die Welt sonst oft zu groß. Immer zwei Fuß breit über Boden zur Sicherheit. Verliere den Halt bei jedem Schritt. Ich hoffe, es ist nicht mehr weit. Doch das wird anders, wenn ich groß bin. Doch alle Märchen sind gelogen. Kleiner Scheißer mit paar Flecken auf den Latzhosen. Dachte, die Welt reicht nur vom Keller bis zum Dachboden. Graben den Garten um, bis wir auf einen Schatz stoßen. Schatz heißt heute, dass wir eine Runde Schnaps holen. Damn, so viele Nullen wie im Computerprogramm. Doch ich bleib super entspannt, hab vor der Zukunft nie Angst. Ich seh die Fußspuren im Sand und lauf ihr nach. Ganz egal, wohin sie führen, ich würde den Wald hören, den man spüren. Und denk nicht daran, dass ich mal zurück muss. Auch wenn's mal Dollar regnet wie im Stripclub. Die letzte Geige spielt ein Lied auf diesem Schiffsbruch. Und wieder tanzt zum Algorithmus. Ich hoff, die Welt ist nicht verloren. Wenn doch, dann sag's mir bitte nicht. Kopf an den Wolken angestoßen. Warte auf den Blitz, bis er mich trifft. Weiß nicht wie lang, doch vielleicht komm ich an. Frag mich wann und wenn ja, was ist daran? Ja, alle Märchen sind gelogen. Doch diese Welt ist nicht verloren. Selbst der Himmel ist nicht hoch genug. Wo ich auch hin will, ich komme nicht an. Guck euch an. Space Jam. Erwachsen werden ist safe scam. Denn alle Märchen sind gelogen. Die Sterne, die wir sehen, sind schon lange tot. Mich zieht die Schwerkraft hin zum Boden. Und trotzdem schaue ich.